Siebentes Kapitel: Die Jesuitenmoral. Allgemeines. Sind wir überhaupt berechtigt, von Jesuitenmoral zu sprechen? Ist nicht das, was man so nennt, ein und dasselbe mit der offiziellen Moral der ultramontanisierten römisch-katholischen Kirche? Beide Fragen sind zu bejahen, und gerade in der Bejahung der scheinbar sich ausschließenden Fragepunkte liegt die intensive Betonung der Wirklichkeit, Gefährlichkeit und Macht des Begriffes Jesuitenmoral. Auf keinem anderen Gebiete ist es nämlich dem Jesuitismus so gelungen, dem Katholizismus seine Herrschaft aufzuzwingen, als auf dem Gebiete der Moraltheologie. Die Entwicklung, welche die Beichtstuhlpraxis, das heißt die Beherrschung des privaten und öffentlichen Lebens der Katholiken vom Beichtstuhle aus, seit dem Ausgange des 16. Jahrhunderts innerhalb der römischen Kirche genommen hat, und die Beichtstuhlpraxis ist das, was sich unter dem Worte Moraltheologie birgt, ist wesentlich von den Moraltheologen des Jesuitenordens herbeigeführt worden. Die gegenwärtige katholische Moral ist Jesuitenmoral durch und durch. Ihren äußeren, sehr markanten Ausdruck findet die wichtige Tatsache darin, dass die größte moraltheologische Autorität, welche die römische Kirche besitzt, Alphons Maria von Linguori, gestorben 1787, den Gregor der 16. 1839 als Heiligen auf die Altäre erhoben und dem Pius der 9. 1871 Rang und Würde eines Kirchenlehrers verliehen hat, nichts anderes ist als der Kommentator der Moraltheologen des Jesuitenordens, besonders der beiden einflussreichsten, Busenbaum und Lacroix. Näheres über Liguori und sein Abhängigkeitsverhältnis von der Jesuitenmoral in meinem Werke »Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit«, Leipzig, Breitkopf und Hertel, dritte Auflage, Band 2, Seite 70 bis 157. Die Lehre Liguoris, sagt der offizielle Geschichtsschreiber des Jesuitenordens Cretino Joly, ist identisch mit der Lehre der Theologen der Gesellschaft Jesu. Seine Kanonisation war also die Rechtfertigung der Kasuisten der Gesellschaft Jesu und namentlich Busenbaums. Und triumphierend erklärt der Jesuit Montezon: Die Lehre der Jesuiten ist bei feierlicher Gelegenheit von der Kirche als gegen jeden Tadel geschützt anerkannt worden durch das Urteil, das über die Moraltheologie Linguoris bei seinem Seligsprechungsprozess gefällt worden ist. Denn wenn auch die Jesuiten dabei nicht ausdrücklich genannt werden, so betrifft das Urteil doch direkt ihre Theologie, die der ehrwürdige Bischof Liguori zu der seinigen gemacht hat. Nihil censura dignum. Nichts Tadelnswertes, nichts gegen Glauben oder Sitten Verstoßendes findet sich in der Moraltheologie Liguoris, heißt es in dem Dekret der Ritenkongregation vom 14. Mai 1803. Und später erklärte ein anderes römisches Tribunal, die heilige Poenitentiarie, am 5. Juli 1831, jeder Beichtvater dürfe ohne weitere Prüfung sich nach allen Entscheidungen Liguoris richten. Das ist eine vollständige und feierliche Apologie der Lehre der Jesuiten. Bei Saint-Beuf, Port Royal, Band 1, Seite 526, auch Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 356. Somit ist die von jesuitischer Seite stets wiederholte und als Schutzschild vorgeschobene Behauptung, eine Jesuitenmoral gibt es nicht, die Moral des Jesuitenordens ist die der katholischen Kirche, nur scheinbar wahr. Die wirkliche Wahrheit ist, dass die Moral des Jesuitenordens zur Moral der katholischen Kirche geworden ist. Wie der Ultramontanismus seit rund einem Jahrtausend, seit den Zeiten Gregors des Siebenten, den Katholizismus auf dogmatischem, kirchenpolitischen und allgemeinkulturellem Gebiete beherrscht, so beherrscht seine potenzierte Form, der Jesuitismus, seit vier Jahrhunderten die Moral des Katholizismus. Ein besonders beweiskräftiges Zeugnis für diese Beherrschung liegt aus neuerer Zeit in einer Erklärung vor, welche die Professoren des bischöflichen Priesterseminars zu Mainz im Jahre 1868 zugunsten der Moraltheologie des französischen Jesuiten Gury abgegeben haben und in der es heißt: Nur die Tatsache wollen wir konstatieren, dass das sogenannte Lehrbuch an zahlreichen Unterrichtsanstalten Deutschlands, Italiens, Frankreichs, Belgiens, Englands und Nordamerikas im Gebrauche ist. Darmstädter Allgemeine Kirchenzeitung, 1868, Nummer 41. Wie die Herrschaft sich anbahnte, festigte und bis zur heutigen Stunde aufrechterhalten wird, kann hier nicht dargelegt werden. Sie besteht. Und Etappen auf ihrem Siegeszuge sind mit ihren moraltheologischen Werken die Jesuiten. Ich führe sie in alphabetischer, nicht in chronologischer Reihenfolge auf. Amiens, Azor, Ballerini, Burghaber, Busenbaum, Cardenas, Castro Palau, Konig, Escobar, Filiucci, Gobert, Jury, Haunold, Hurtado, Lacroix, Leimann, Lehmkuhl, Lessius, Lugo, Mazzotta, Moya, Palmieri, Reuter, Sabetti, Sanchez, Scaramelli, Schmalzgrüber, Stutz, Tamburini, Valencia, Vasquez, Vogler, Voigt, Zaccaria und viele andere.